istemiş. Palermo, hey, belang mal mit der Dörfnis und dann noch auf dem Sputnik anbeißen. Hier wird heiß in Palermo, nein in die alte Klatschmuschel. Im März 2015 hat er den neuen Gehörigen J.K. 20 Mal verschwiegen getragen.